1. Ulzein Leid für die Wallfahrt Richter ich meinen Blick erwartungsvoll zu den Bergen Emper und frage mir, von welcher Seite mir bestand zu teilwerden word. 2. Mein Unterstützen erholt ich unmittelbar von Gott, dem Herrn, der sowohl den Himmel als auch die Erde durch sein Schöpferkraft erschaffen hat. 3. A word dafür sorgt Trajan, dass dein Stand fest bleibt und du nicht strauchelst, da dein persönlicher Beschützer niemals in Schlaf verfällt. 4. Es ist ein absolut Gewissheit, dass Dirgenage, der über das Volk Israel wat, weder von Müdigkeit überwältigt word noch in einen Schlummer sinkt. 5. Gott selbst übernimmt die Rolle deines Hutters und State DIRLs Schützender Schatten direkt zur Seat, dich in jeder Situation zuverlässig zu begleiten. 6. Infolgedessen wird dich die Hitze der Sun waren des Tags nicht verletzen und auch die Einfluss des Monds werden dir in der Nacht keinen Schaden zu fügen. 7. Daher wird dich vor jeglicher Form des Unheils bewahren und insbesondere den in Erstes Wiesen unter seinen umfassenden Schutz stellen. 8. Gott wird all den Unternehmungen soe den tagliches kommen und gehen von diesem Momenten bis in all Uigkeit aufmerksam behüten.